Oh toll. Ein Klavier ersäufen, das finde ich einfach teuflisch. Oder war das gute Stück wirklich nicht mehr verkäuflich? Och, welch harter Schluss, schwimmt dein Klavier im Fluss. Und es schien mir sehr verstimmt. Einerlei, wie dem auch sei, Schall drum, nun kommt es um. Na, ich möchte wissen, wem war das Ding da nur im Wege? Ich auch. So ein Klavier gehört ja schon unter Denkmalpflege. Oh, was für ein Hohn, überflüssig schwebt dein Ton.